Supermarken, schlagen Zeitung auf, aus Politik und Wirtschaft, schon wieder ein Skandal. Korruption, Folter, Hetze und Gewalt, nur Steuern und Gesetze, die Arbeitslosen zahlen. Wie lange wohl dauert, bis es wieder kracht? Die Menschheit wird sie lernen und gar nicht gerne macht. Immer, immer, immer, immer, so war es schon immer, schon immer, immer, immer. Wenn ihr mich in Gedanken, Träume vor mich hin, vor meinen Augen und Seele, die ganze Welt vorbei. Diese Machenschaften, Bestechung und Rechtsstaat, Ausbeutung und Unterdrückung, ist alles mit dabei. Wie wird sich was ändern, wenn nichts passiert? Es kam wieder oben und noch nie kam hier. Immer, immer, immer, immer, so war's schon immer. Zurück zum Supermarkt, alle Kassen poppen voll. Doch an einer Jahrzehnten schön viele zu gehen. Ich kämpfe mich durch die Massen, mit Brot ein paar an mir. Und endlich angekommen, was muss ich da sehen? Willkommen.